Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Bodybuilder. Erster Teil. In meinem Büro vergnügte sich eine Fliege damit, mehrmals gegen die Fensterscheibe zu schwirren. Ich schaute ihr dabei zu und überlegte mir, wie oft in meinem Leben ich selber gegen Fensterscheiben geflogen war. Bildlich gesprochen natürlich. Meine neue Klientin sah, bildlich gesprochen, aus wie die einzige Überlebende einer durchzechten Nacht. Mein Mann fürchtet sich vor etwas. Das kann vorkommen. Hat dieses Etwas einen Namen? Jemand schüchtert ihn ein, so sehr, dass er kaum noch schlafen kann. Ich glaube, er fürchtet um sein Leben. Sie glauben, er fürchtet. Und ich fürchte, dass Glauben allein uns nicht weiterhilft. Weshalb sitzt Ihr Mann jetzt nicht hier, oder fürchtet er sich vor mir? Mein Mann weiß nicht, dass ich hier bin. Er spielt alles herunter. Dabei hat er Schweißausbrüche. Manchmal zittert er sogar. Ich bin davon überzeugt, dass ihm jemand nach dem Leben trachtet. Sie müssen ihn beschützen. Ohne dass er davon etwas bemerkt, nehme ich an. Genauso stelle ich mir das vor. Ist das teuer? Wenn ich ihn bis ans Ende seiner Tage beschützen soll, dann ist es unbezahlbar. Für ein paar Tage Schutz genügt es, wenn Sie einen dieser kriminellen Privatkredite aufnehmen. Ich habe genug Erspartes, um sie bezahlen zu können. Hauptsache, es geschieht nichts. Mein Mann ist Busfahrer. In seinem Zustand sollte er nicht fahren. Heute Nachmittag hat er eine Verabredung, möglicherweise mit dem Menschen, der ihn bedroht. Sie gab mir ein Foto und den Fahrplan jener Buslinie, auf der ihr Mann seit 8 Jahren fuhr. Das Foto zeigte einen Mann, dessen Muskeln sich bedrohlich unter dem Hemd spannten. Er sah nicht gerade aus wie einer, der sich grundlos fürchtete. Und er sah vor allem nicht aus wie jemand, der sich nicht zu schützen wüsste. 3 Stunden später saß ich in dem Überlandbus und unterhielt mich mit einem jungen Mann, der angestrengt Worte in ein dünnes Heft schrieb. Busfahren ist eine ganz spezielle Form der Meditation. Dann fallen Sie doch bitte in Trance und lassen mich in Frieden. Das geht nicht. Sie sind sehr inspirierend. Das hat mir noch keiner gesagt. So ist es aber. Ich schreibe Gedichte. Keine Naturlyrik, auch keine Hausfrauenverse. Knallharte Zeilen in der Tradition von Rolf-Dieter Brinkmann. Aber das sagt Ihnen vermutlich nichts. Fahren Sie öfter mit diesem Bus? Ich fahre ständig im Bus. Egal mit welchem. Dieser hier ist oft leer, das ist ideal. Ich kann nämlich nur dichten, wenn ich unterwegs bin, wenn ich irgendwo hinfahre. Leider kann ich von meinen Gedichten nicht leben. Deshalb fahre ich fast immer schwarz. Sie verraten mich doch nicht, oder? Wenn Sie ab jetzt bis zur Endstation den Mund halten, übernehme ich sogar die Buße, falls Sie jemand kontrollieren sollte. Echt? Das wäre stark. Obwohl ab und zu eine Auseinandersetzung mit dem Staat oder seinen Repräsentanten ist gut für die Qualität meiner Gedichte. Ich gebe Ihnen 20 Franken bar auf die Hand, wenn Sie sofort den Mund halten. Kaufen lasse ich mich nicht. Aber da ich mich jetzt sowieso auf die Fahrt konzentrieren möchte, dürfen Sie mir das Geld ruhig geben. Er steckte den Schein ein und starrte danach auf die Sitzreihe gegenüber, deren Polsterung teilweise aufgeschlitzt war. Ich genoss die Ruhe und lächelte der Frau zu, die einen scheußlichen Jogginganzug trug und im hinteren Teil des Busses saß. Sie lächelte zurück und schaute danach verlegen aus dem Fenster in die eher trübe Landschaft. Die Endstation lag im Grünen und der Busfahrer verschwand auf einer öffentlichen Toilette. Als ich mich in der Gegend ein wenig umsah, kam die Frau im Jogginganzug auf mich zu. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass es mich gefreut hat, wie Sie mir im Bus zugelächelt haben. Leider bin ich verheiratet. Aber den Ring konnten Sie auf diese Distanz wahrscheinlich nicht sehen. Ringe kümmern mich nicht, egal ob am Finger oder an den Augen. Mein Mann darf nicht wissen, dass ich jeden Tag hierher fahre. Es soll eine Überraschung sein. Da wird er sich aber freuen. Gewiss. Und wenn ich erst meine Diät erfolgreich getestet habe, schreibe ich ein Buch und werde reich. Und was für eine Diät kann man hier draußen testen? Die von mir entwickelte Busdiät. Abnehmen beim Busfahren? Vielleicht sollten Sie sich mit dem jungen Kerl zusammentun. Abnehmen und Gedichte schreiben während einer Busfahrt, das wird garantiert ein Bestseller. Die Busdiät, die beruht darauf, dass wir nur dann abnehmen, wenn wir dazu gezwungen werden. Ich steige in den Bus, aber Ich habe nur Geld für eine einfache Fahrt dabei. Ergo muss ich zu Fuß zurück. Und Ihr Mann sitzt derweil vor dem Fernseher und schaut dünnen Schauspielerinnen bei der Arbeit zu. Mein Mann hat ebenfalls Übergewicht, aber auch er trainiert heimlich. Vielleicht fährt er jeweils in die andere Richtung. Nein, außer mir ist noch niemand auf die Idee mit der Busdiät gekommen. Naja, Ihnen könnte es auch nicht schaden, ein paar Pfunde zu verbrennen. Ich bin umweltbewusst und spare Energie so oft es geht. Jetzt aber muss ich aufs Häuschen. Da drüben? Sehen Sie sonst noch ein Häuschen? Seien Sie vorsichtig. Ich sehe manchmal seltsame Typen, die dort verschwinden. Zu zweit, sogar zu dritt. Viele Muskelpakete, aber auch ganz undurchsichtige Kerle. Ja, vielleicht ist das ein Männertreffpunkt oder so. Ich runzelte die Stirn und machte mich auf alles gefasst. In der Toilette stank es weder nach Urin noch nach Desinfektionsmittel. Dafür nach dezentem Herrenparfüm. Ein Mann, der blass und verstört auf mich zukam, sonderte den markanten Duft ab. Haben Sie ein Handy dabei? Wieso? Fühlen Sie sich einsam auf der Schüssel? Wir müssen die Polizei verständigen, sofort. In einer der Kabinen liegt ein Toter. Doch nicht etwa ein Muskelmann in Busfahreruniform? Er trägt eine Uniform und er liegt zusammengekauert neben der Toilettenschüssel. Ich glaube, jemand hat auf ihn geschossen. Waren Sie dabei, als es geschah? Wo denken Sie hin? Er lag schon da, als ich die Toilette betrat. Aber dieser junge Kerl war vor mir in der Toilette. Er kam herausgerannt, als würde er von einem Schwarm Bienen verfolgt. Ein junger Mann? Wie sah er aus? Groß, schlaksig, Pickel im Gesicht. Und er trug ein Schreibheft bei sich. Ich wählte auf meinem Handy jene Nummer, die an erster Stelle einprogrammiert war. In meinem Beruf hat man öfter mit der Polizei zu tun, als einem lieb sein könnte. Da mein Magen ein wenig rumorte, ersparte ich mir den Anblick der Leiche. Dafür ging ich ins Freie und atmete tief durch. Auf einem Feldweg sah ich den jungen Dichter. Er saß gekrümmt auf einer Parkbank und kotzte in die blühende Wiese. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Bodybuilder, erster Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Der Bodybuilder, zweiter Teil. Was bisher geschah? Frau Hess glaubt, dass ihr Gatte sich vor jemandem fürchtet. Sie möchte, dass Maloney ihn beschützt, vor wem auch immer. Maloney rechnet sich ein paar gemütliche Tage aus, doch eine Busfahrt ins Grüne endet mit der Ermordung des Fahrers, bei dem es sich um jenen Mann handelt, den Maloney hätte beschützen sollen. Das Opfer wurde auf der öffentlichen Toilette nahe der Busendstation erschossen. Ein junger Buspassagier, der Maloney schon während der Busfahrt unangenehm auffiel, wird von einem Zeugen als jener Mann beschrieben, der unmittelbar nach dem Mord aus der Toilette rannte. Die Polizei befragte alle anwesenden Personen und hätte vermutlich auch noch ein paar Vögel und Mäuse befragt. Nur der Vollständigkeit halber, versteht sich. Mich befragte man auch. Schließlich gehörte ich zu den beinahe Zeugen des Mordes. Also noch einmal, schön der Reihe nach. Der Tote war Busfahrer und er benutzte täglich diese Toilette. Heute hat ihm vermutlich jemand aufgelauert und hat ihn erschossen. Den Schuss hat natürlich niemand gehört. Wäre ja auch zu viel verlangt. Ich habe gesehen, wie dieser Mann hier die Toilette verließ. Und er hat es sehr eilig. Natürlich hatte ich es eilig. Mir wurde schlecht. Die Toilette ist eigentlich der ideale Ort, wenn es einem schlecht wird. Weshalb eilten Sie ins Freie? Wegen der Leiche. Ich ertrug den Anblick nicht. Das hätten Sie sich vor dem Mord überlegen sollen. Wenn Sie den Anblick einer Leiche nicht verdauen, müssen Sie Ihre Opfer aus großer Distanz ermorden. Und wenn der Täter längst über alle Berge ist? Genau. Sie verschwenden hier nur Ihre Zeit. Ich verschwende meine Zeit, wo und wann es mir passt. Sie sind beide verdächtig. Da ich aber aus protokollarischen Gründen nur eine verdächtige Person verhaften möchte, gebe ich Ihnen beiden eine faire Chance. Nennen Sie mir eine Zahl zwischen 1 und 100. 28. 69. Sie sind verhaftet. 69 ist eine ganz und gar unanständige Zahl. Das ist eine Frechheit. Ich will einen Anwalt. Vielleicht sollten Sie sich einmal um das Motiv der Tat kümmern. Weshalb sollte Herr Hauser den Busfahrer umbringen? Zuerst kommt das Geständnis und dann das Motiv. Und wenn kein Motiv kommt, ist das auch nicht weiter schlimm. Motive sind ein wenig altmodisch, Maloney. Moderne Mörder können darauf verzichten. Muss ich vor Gericht aussagen? Ich glaube nicht, dass es so weit kommen wird. Sie halten den Mund, Maloney! Sie dürfen mich nicht einfach verhaften. Ich ertrage es nicht, in einer Zelle eingesperrt zu sein. Ich brauche Bewegung, um dichten zu können. Die guten Gedichte sind nur geschrieben worden, weil die Autoren unter etwas litten. Ich könnte ihren Leidensdruck noch ein wenig erhöhen, indem ich sie in eine Dunkelzelle sperren lasse. Mein Büro hatte zwar durchaus Ähnlichkeiten mit einer modernen Gefängniszelle, trotzdem fühlte ich mich nicht dazu inspiriert, Gedichte zu schreiben. Stattdessen suchte ich im Telefonbuch die Adresse meiner Klientin heraus. Als ich mich bei ihr meldete, staunte ich nicht schlecht. Als ich schließlich vor ihr stand, staunte ich noch einiges mehr. Ich glaube nicht, dass wir uns schon einmal begegnet sind. Es sei denn, Sie hätten sich in der Zwischenzeit mehrfach operieren lassen und einiges an Gewicht zugelegt. Vor ein paar Tagen waren Sie nämlich noch spindeldürr. Selbst wenn ich die Veranlagung dazu hätte, spindeldürr zu sein, ich würde nicht so herumlaufen, glauben Sie mir. Sie kommen wegen meinem Mann? Er ist ermordet worden. Aber erwarten Sie jetzt bitte keine trauernde Witwe. Ich erwarte gar nichts. Eine Frau hat mich beauftragt, ihren Mann zu beschützen. Was Ihnen offenbar hervorragend gelungen ist. Ich werde mir Ihren Namen merken, damit ich nie in die Verlegenheit gerate, Sie zu engagieren, wenn es um mein Leben geht. Hatte Ihr Mann eine Freundin? Das bezweifle ich. Vielleicht einen Freund. Ich weiß zwar nicht, worauf Sie hinaus wollen, aber mein Mann war mir nicht untreu, soweit ich das beurteilen kann. Der Grund, weshalb wir seit geraumer Zeit getrennt leben, ist sein Jähzorn. Er hat mich mehrmals grün und blau geschlagen. Ich nehme an, Sie wissen, dass er ein Muskelpaket war. Ich hatte Angst, dass er mich eines Tages zu Tode prügeln könnte. Hat er Bodybuilding gemacht? Er hatte nur noch Bodybuilding im Kopf. Er war süchtig danach. Dabei war er eigentlich schon zu alt, als er damit anfing. Aber mit Unmengen von Pillen hat er es geschafft, innert wenige Jahre wie Klein Schwarzenegger auszusehen. Und wo bezog er die Pillen? Keine Ahnung. Aber ich nehme an, dass die Dinger überall zu kaufen sind. Es genügt wahrscheinlich, wenn man sich in den Kraftzentren umhört. Ich hatte keine Lust, mich in Fitnesszentren umzuhören. Ich zog es vor, ein paar Stunden unter meinen Schreibtisch zu liegen und danach wieder in den Bus zu steigen. Eine innere Stimme sagte mir, dass meine geheimnisvolle Klientin etwas mit dem Mord an dem Busfahrer und Bodybuilder zu tun hatte. Und die einzigen Anhaltspunkte, die ich hatte, waren der Bus und der Tatort. Es gibt ein paar Ungereimtheiten, Maloney. Diese Frau hier behauptet, dass der Busfahrer allein in die Toilette ging und dass der junge Mann erst später folgte. Einen Schuss aber will sie nicht gehört haben. Allerdings. Ich bin doch nicht taub. Das hätte ich einfach hören müssen. Sie haben sich mit mir unterhalten und wir standen ziemlich weit weg von der Toilette. So weit, dass Sie unmöglich sehen konnten, wer die Toilette betrat. Was soll das? Wollen Sie etwa behaupten, ich sei eine Lügnerin? Das wird sich alles aufklären, wenn der junge Mann die Tat gesteht. Vorläufig aber ermitteln wir in alle Richtungen weiter. Sehen Sie diesen Baumstrunk da drüben? Sieht unverdächtig aus. Was meinen Sie, Maloney? In dieser Toilette trafen sich Männer. Der Busfahrer und andere. Mich ging es nichts an, aber seltsam berührt hat es mich trotzdem. Eine Toilette ist doch kein Ort für die Liebe, oder? Wir haben das geprüft. Die Toilette ist nicht einschlägig vorbestraft. Nicht einschlägig bekannt als Treffpunkt homosexueller Männer. Der Mann hatte keinen Sex. Er kümmerte sich nur noch um seinen eigenen Körper. Ja, aber man kann doch auch mit seinem eigenen... Das geht doch auch, oder? Aber dazu musste er sie nicht mit anderen Männern treffen. Vielleicht aber näherte er sich dem jungen Mann unsittlich und dieser griff zur Waffe. Was für eine Waffe? War der Dichter etwa bewaffnet? Doch haben wir die Tatwaffe nicht sichergestellt, Maloney. Aber das ist alles eine Frage der Zeit. Ich steige jetzt in den Bus und fahre zurück in die City. Und was wird aus Ihrer Diät? Seit dem Mord habe ich Gastritis und verliere Gramm um Gramm. Da ich keine Lust hatte, im Dienstwagen des Polizisten gefoltert zu werden, zog ich es vor, ebenfalls den Bus zu nehmen. Der Fahrer war ein mürrischer Bartträger, der meine Fahrkarte keines Blickes würdigte. Frau Franz setzte sich neben mich, so nahe, dass ich ihr Bein an meinem rieb. Nicht, dass Sie das jetzt falsch verstehen. Ich bin immer noch verheiratet. Aber nach dem Mord verspüre ich den Drang nach Nähe, egal wer gerade in meiner Nähe ist. Dann hoffe ich doch sehr, dass Sie in den nächsten Tagen keinem hungrigen Löwen begegnen. Oh, hören Sie auf. Hungrig bin ich nämlich schon lange. Und das mit der Gastritis stimmt leider auch nicht ganz. Aber ich kann einfach nicht herumrennen, wenn in meinem Kopf ständig dieser Mord herumspukt. Waren das immer wieder andere Männer, die zusammen mit dem Busfahrer in die Toilette gingen? Nein, nein. Also eigentlich war es immer der gleiche. Ja, aber Moment mal, da sehen Sie den Mann? Das ist er. Vielleicht sollten wir die Notbremse betätigen. Er steigt in den Wagen. Das ist eine Frau am Steuer. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Tatsächlich? Ich kenne die Frau nicht. Oh, jetzt sind Sie weg. Haben Sie sich die Autonummer notiert? In meinem Kopf. Bewundernswert. Das könnte ich nicht. Ich würde Sie sofort wieder vergessen, wenn mich jemand anquatscht. So ist es. Wie bitte? Weil Sie nicht den Mund halten konnten, habe ich die Nummer vergessen. Das ist typisch männlich. Sie versuchen, Ihr eigenes Versagen auf die Frau abzuwälzen. Das zieht aber bei mir nicht. Mein Mann hat das jahrelang versucht, bis er endlich begriff, dass er der Versager ist, nicht ich. Ich lockerte meine Finger und brachte meine Hände bedrohlich in die Nähe von Frau Franz Hals. Sie schrie kurz auf und rannte nach vorne zum Busfahrer. Dieser wies sie mürrisch darauf hin, dass die Unterhaltung mit dem Fahrer während der Fahrt nicht erlaubt war. Frau Franz setzte sich und ich überlegte mir, was meine seltsame Klientin mit Herrn Villiger zu tun hatte. Er war es, der die Leiche entdeckt hatte, und er war es, der zu meiner Klientin in den Wagen gestiegen war. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Bodybuilder, zweiter Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Bodybuilder, dritter und letzter Teil. Was bisher geschah? Eine Frau Hess bittet Maloney darum, ihren Gatten zu beschützen. Das misslingt jedoch, der Mann wird ermordet aufgefunden. Maloney muss im Laufe seiner Ermittlungen erstaunt feststellen, dass die echte Frau des Toten nie im Sinn hatte, einen Privatdetektiv anzuheuern. Maloneys Klientin lässt sich nach dem Mord nicht mehr blicken. Doch als Maloney noch einmal den Tatort aufsucht, sieht er, wie ausgerechnet jener Mann, der die Leiche fand, in den Wagen seiner Klientin steigt. Bei der Polizei machte ich mich unbeliebt, weil ich nach der Adresse des Zeugen fragte, der die Leiche des Busfahrers gefunden hatte. Man wollte sie mir nicht geben, ich ließ jedoch nicht locker und wurde schließlich für meine Ausdauer belohnt. Der Mann lebte in einem Haus, dessen Lift luxuriöser war als alles, was man in meinem Büro finden konnte. Was soll das? Ich dachte, die Polizei hat den Mörder. Weil sie ihn angeschwärzt hatten. Sollte ich etwa verschweigen, was ich gesehen habe? Das wäre keine schlechte Idee gewesen. Dann hätte man mich verdächtigt. Schon möglich. Doch weshalb sollten Sie einen Ihrer besten Kunden ermorden? Dieses Gespräch behagt mir nicht. Bitte gehen Sie. Mir behagt es auch nicht, dass ich mich mit Leuten wie Ihnen unterhalten muss. Sie beliefern Bodybuilder mit Anabolika. Das ist völlig aus der Luft gegriffen. Nein, das ist bloß ein Schuss ins Leere. Aber wenn ich jetzt die Polizei rufe, findet die vielleicht ein paar Pillen und Ampullen in ihrer Wohnung. Was wollen Sie von mir? Geld? Kein Geld, nur eine Auskunft. Sie waren der Dealer des Busfahrers, oder? Sie sagten selbst, dass ich kein Interesse daran haben konnte, ihn zu töten. So ist es. Dann lassen Sie mich in Ruhe. Ihre Geschäfte interessieren mich nicht. Wenn sich die Kerle ins Jenseits bodybuilden wollen, ist das ihr Problem, nicht meines. Aber eine Klientin, die mich belügt, ist mein Problem. Und was habe ich damit zu tun? Ich habe gestern gesehen, wie Sie in den Wagen meiner Klientin stiegen. Wer ist die Frau und woher kennen Sie sie? Ach so, jetzt verstehe ich. Die Frau hat mich vergangene Woche angesprochen. Jemand muss ihr gesagt haben, dass ich mit dem Zeugs handle. Sie wollte, dass ich den Busfahrer warne. Vor wem oder was sollten Sie ihn warnen? Vor dem jungen Hauser. Geht Ihnen jetzt endlich ein Licht auf? Die Frau wusste, dass Hauser den Busfahrer umbringen wollte. Sie wollte das verhindern und hat mich deshalb angequatscht. Aber was sollte ich tun? Die Frau kam mir hysterisch vor. Ich hörte nicht auf sie. Und gestern? Weshalb stiegen Sie zu ihr in den Wagen? Sie machte eine Szene, schrie herum, als sie mich sah. Im Wagen verlangte sie von mir, dass ich den Hauser entlasten solle. Das ist aber nicht mein Ding. Verdammt nochmal, ich habe gesehen, wie ihr aus der Toilette stürmte und ich möchte nicht an seiner Stelle im Knast schmoren. Er gab mir die Adresse der Bar, in welcher meine Klientin arbeitete. Sie hieß erstaunlicherweise tatsächlich Hess und schmiss die Bar in einem Nachtclub, der auch schon bessere Zeiten gesehen hatte. Verschwinden Sie, Maloney. Aber, wer wird denn gleich so böse sein? Sie haben mich angelogen und nicht umgekehrt. Sie haben versagt. Auf der ganzen Linie. Der Mann, den ich liebe, sitzt im Gefängnis und Sie sind schuld daran. Bin ich das? Oder hat er vielleicht ein klein wenig eigene Schuld auf sich geladen? Wer ohne Schuld ist, leere das erste Glas. Von mir kriegen Sie nichts. Das ist aber bedauerlich. Jetzt, wo ich Sie über den Verlust Ihres Freundes hinwegtrösten könnte. Er hat sich doch nicht das Leben genommen. Nein. Es gelingen ihm nur keine Gedichte mehr, was die Literaturkritik mit Begeisterung zur Kenntnis genommen hat. Ach, er ist zu naiv und er möchte so gerne ein harter Kerl sein. Deshalb, nur deshalb hat er den Auftrag angenommen. Er sollte den Busfahrer einschüchtern, ihm Angst machen. Wer erteilte ihm den Auftrag? Das weiß ich nicht. Ich hatte von Anfang an ein schlechtes Gefühl. Er will immer alles besser machen als alle anderen. Deshalb, nur deshalb hat er den Busfahrer erschossen. Ehe sie sämtliche Whiskygläser voll heulte, verließ ich die Bar und ging nüchtern und frohen Mutes ins Polizeipräsidium. Wie immer konnten die Beamten vor lauter Stress nicht einschlafen. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, auf den Tisch klopfen. Zu spät, Maloney, Hauser ist bereits weg. Und kommen Sie mir jetzt nicht mit neuen Beweisen, wir müssen ihn laufen lassen. Er hatte den Auftrag, den Busfahrer einzuschüchtern. Üble Sache, Maloney. Er hat während all der Verhöre kein Wort gesagt. 5 Beamte wurden in ein Sanatorium eingeliefert, weil sie sich bei den Verhören völlig verausgaben. Der Kerl blieb ruhig, sagte nichts. Wahrscheinlich schrieb er in seinem Kopf Gedichte. Diese Intellektuellen sind die schlimmsten, Maloney. Denken immer an den perfekten Mord, aber auch die machen Fehler, früher oder später. Apropos später, Maloney, ich habe gleich Feierabend. Dann haben Sie genug Zeit, um mich zu Herrn Hauser zu begleiten. Muss das sein, Maloney? Es muss. Er ist aber nicht zu Hause. Woher wissen Sie das? Wir haben Hauser eine Wanze mit auf den Weg gegeben. Das ist zwar nicht ganz legal, aber sehr effizient. Hier auf dem Bildschirm kann ich jederzeit ablesen, wo er sich gerade aufhält. Und wo hält er sich auf? Blümchenweg 23, 2. Stock, Esszimmer. Und jetzt in der Küche. Die Adresse kommt mir bekannt vor. Kein Wunder, Maloney. Am Blümchenweg wohnt die trauernde Witwe des Busfahrers. Die Dame trauert nicht. Moment mal. Was ist, wenn die beiden unter einer Decke stecken? Das können Sie sicherlich auch auf dem Bildschirm ablesen. Daunen oder Leinen? Ruhe, Maloney. Ich muss nachdenken. Die Frau hat ein Motiv. Der Busfahrer hat sie beinahe totgeschlagen. Also gut, Maloney, kommen Sie mit. Oder soll ich ein Überfallkommando organisieren? Er betrachtete seine Dienstwaffe und lächelte. Eine Stunde später standen wir in der Wohnung der Witwe. Der Polizist hatte sich die Schulter geprellt, als er mit voller Wucht gegen die Tür rannte. Ich versuchte es mit der Klinke und war erfolgreicher. Gut, dass Sie hier sind. Dieser junge Mann möchte mich erpressen. Sei still, sonst sage ich alles, was ich weiß. Ich gehe lieber ins Gefängnis, als den Rest meiner Tage in deiner Hand zu sein. Du willst wahrscheinlich mit mir schlafen, mich demütigen, mein Geld. Aber du kriegst nichts. Sie geben zu, Ihren Mann erschossen zu haben. Ich habe Hauser beauftragt, meinen Mann einzuschüchtern. Das hat er auch getan. Ich wusste, dass er viel zu weich ist, um einen Mord zu begehen. Ich dachte mir, wenn ich meinen Mann umbringe und Hauser am Tatort gesehen wird, besteht eine gute Chance, dass ich damit durchkomme. Du bist hinterhältig und eiskalt. Aber du hast einen Ohrring verloren auf der Toilette. Und damit wollten sie die Witwe erpressen. Erstaunlich, Maloney. Ich wusste gar nicht, dass sie beinahe so schnell kombinieren können wie die Polizei. Die Frau hat ihren Mann gehasst und Herrn Hauser umgebracht, damit ihr Mann deswegen ins Gefängnis muss. Da ihr Mann aber einen Ohrring verlor, wurde sie von der Leiche erpresst und jetzt nimmt doch noch alles ein Happy End. Das ist toll. Das ist ein Gedicht. Das ist Dadaismus pur. Wenn ich allen meinen Talenten nachgehen könnte, würde kein Mensch mehr von diesem Herrn Leonardo da Vinci reden. Bitte, verhaften Sie mich. Ich habe meinen Mann getötet, um endlich meinen inneren Frieden wiederzufinden. Aber irgendwie habe ich am falschen Ort gesucht. Sie wanderte hinter Gitter und sucht vermutlich noch heute nach ihrem inneren Frieden. Meine Klientin durfte den jungen Dichter wieder in die Arme schließen, da dieser mit einer bedingten Gefängnisstrafe davonkam. Auch mir ging es bedingt gut. Dafür sorgte eine Flasche Whisky und ein schreckliches Fernsehprogramm. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Bodybuilder, dritter und letzter Teil.